Aber wer... Ich meine, wer kann dem ins Gesicht sehen, Walter? Du musst. Victor, es gab keine Liebe in diesem Haus und keine Treue. Das Ganze war nichts anderes als eine finanzielle Transaktion. Und du hast dir nur was vorgemacht. Ich bin in diesen vier Wänden gewesen. Ich habe 30 Jahre damit vergeudet, mich gegen diese Katastrophen zur Wehr zu setzen. Und ich bin nur deshalb lebend davon gekommen, weil ich einsah, dass es gar keine Katastrophe war. Nie gewesen ist. Sie haben sich nie geliebt. Und einmal hat sie gesagt, dass die Ehe ihre musikalische Karriere zerstört habe. Ich sah ein, dass hier nichts kaputt ging, Victor. Und der Gedanke an Vater verfolgte mich nicht mehr, wenn ich an seine vollgekotzten Hände denke. Ich wittere nicht mehr überall Verrat. Mein Leben, das gehört mir. Ich kann es mir jetzt sogar leisten, anderen zu trauen. Ich, siehst du, ich wollte Wissenschaftler werden. Nichts weiter. Und stattdessen macht ihr aus mir einen geldgierigen, risikofreien Geschäftemacher. Und du? Du konntest kein Blut sehen. Du warst scheu, warst sensibel. Und was tust du? Du suchst dir den wildesten Beruf aus, den es überhaupt gibt. Wir erfinden uns selber, Victor, um das auszulöschen, was wir wissen. Du erfindest dein Leben der Pflicht, der Selbstaufopferung, aber was niemals existierte, das kann nicht verteidigt werden. Und du hast ja auch nichts verteidigt. Du hast nur nicht wahrhaben wollen, was du von ihnen wusstest. Und das steht zwischen uns beiden. Das. Und nichts anderes. Eine Illusion. Ich will dir etwas sagen. Es gibt Tage, da weiß ich nicht mal mehr, was ich gegen dich habe. Es liegt mir wie ein Stein auf der Brust. Ich könnte verrückt werden, wenn ich nach Gründen suche und sie nicht finde. Weil es sie nicht gibt, Victor. Und das spürst du natürlich. Dann gib mir etwas, woran ich mich halten kann. Was kann ich dir denn geben? Walter, ich will dich jetzt nicht anklagen. Ich stelle dir nur eine Frage. All die Jahre zu wissen, was du wusstest, und dann hierher zu kommen und nichts zu sagen. So, und wenn ich dir jetzt sage, Victor, ich hatte irgendwie den Wunsch, dich nicht hochkommen zu lassen. Was würde dir das jetzt noch bedeuten? Hast du dir das wirklich gewünscht, Walter? Sag mir die Wahrheit, bitte. Ich wollte die Hände frei haben für meine eigene Arbeit. Das bedeutet doch nicht, dass ich dir dein Leben gestohlen habe. Du hattest dich doch für etwas entschieden, Victor. Du musst dich damit abfinden. So. Und womit musst du dich abfinden? Du kannst doch nicht aus mir einen lebenslänglichen Irrtum machen. Wie soll ich ihr denn noch ins Gesicht sehen, wenn wir von hier weggegangen sind? Also weswegen bist du gekommen? Um dir meinen Segen zu holen, ja? Schwamm darüber und so weiter. Und dafür behältst du, was du hast, dein Prestige, deine Karriere und bekommst außerdem etwas gesagt, was dir sonst niemand anderer sagen kann. Nämlich, dass du ein toller Bursche bist und nie im Leben irgendjemandem etwas Böses angetan hast. Nein, nein, mein Lieber, das kriegst du nicht von mir. Erst will ich mein Teil haben. Und was ist mit dir? Du hast mich nie gehasst, nein? Nie den Wunsch gehabt, mich vernichtet zu sehen? Von dir vernichtet? Vernichtet von diesem Märtyrertum der Selbstaufopferung, die nichts ist als Angeberei? Ich wollte nur nicht, dass er auf dem Gras endet. Das ist auch nicht geschehen. Und mehr wollte ich auch nicht. Nein, Walter, ich kann nicht mit dir zusammenarbeiten. Es geht einfach nicht. Ich traue dir nicht. Rache bis zum bitteren Ende. Rache, er opfert sein Leben. Der Rache. Nichts ist geopfert worden. Um mir mit deinem Versagen zu beweisen, was für ein Schuft ich bin. An meinem Türpfosten willst du dich aufhängen. Lass ihn allein, Walter, bitte. Sag nichts mehr. Gib auf und leide. Das ist das ganze Geheimnis deiner Philosophie. Ich möchte nicht stören, aber... Du hast nicht den Mut gehabt, es dir einzugestehen, Viktor. Du bist ein Versager. Aber dein Versagen macht dich doch nicht zum moralischen Schiedsrichter. Jedenfalls nicht über mein Leben. Ich habe geschuftet. Ohne mich wären manche tot, die heute noch lebend rumlaufen. Ja, Vater. Vater war klüger als wir alle. Er sah, was du wolltest. Und er gab es dir. Worauf warten Sie noch, Sie armer Irre? Rauben Sie sie doch aus, nach Strich und Faden. Das haben Sie gern. Das lieben Sie. Oh, Viktor. Du wirst mich nie, nie wieder beschämen. Walter,